und sie stellen zwischen ihm und den Djinn eine Verwandtschaft her. Aber die Djinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden.